Unsere größte Angst ist nicht, unzulänglich zu sein. Unsere größte Angst besteht darin, grenzenlos mächtig zu sein. Unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, ängstigt uns am meisten. Es dient der Welt nicht, wenn du dich klein machst. Dich klein zu machen, nur damit sich andere um dich nicht unsicher fühlen, hat nichts Erleuchtetes. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes, der in uns ist, zu manifestieren. Es ist nicht nur in einigen von uns, es ist in jedem Einzelnen. Und wenn wir unser Licht scheinen lassen, geben wir damit unbewusst anderen Erlaubnis, es auch zu tun. Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, befreit unsere Gegenwart automatisch die anderen. Schlechte findet dich. Ja, so heißt mein Album, ich rappe es für mich. Das Intro zeigt euch kurz mal diese ganzen Themen. Es ist nur ein kleiner Einblick in ein verkorkstes Leben. Ihr fragt euch, wo nehme ich bloß immer diese Texte her? Aus meinem Hirn vorne links, gleich neben Geschlechtsverkehr. 16 Tracks, die zeigen sollen, was mir so passiert ist. Okay, es sind nur 13 und noch einmal 3 Skits. Jeder kriegt sein Fett weg bis hin zu meinem Vater. Kannst du mich heute sehen, hä? Wer ist der Versager? Trotz all der Hindernisse, die mir schon im Weg waren. Ich stehe noch immer und gehe meinen Weg arm. Ich will nur meinen Frieden und nur meine Freiheit. Deshalb verbringe ich mit dem Rappen meine Freizeit. Ganze 7 Gegenden, zu oft umgezogen. Doch jetzt hab ich Freunde und Alter ungelogen. Ich liebe euch und wünsche euch allen nur das Beste. Auch wenn ich wegen euch Flecken hab auf meiner Weste. Denn ohne diese Leute wäre ich wahrscheinlich tot. Und egal was jetzt auch kommt, dafür spreche ich mein Wort. Und auch meine Schwester, letzte Frau, die ich noch liebe. Ihr Glück motiviert mich und gibt mir neue Ziele. Wir hatten nur das Nötigste, doch du hast daraus mehr gemacht. Ich freue mich für dich, denn auch du hast es zu schwer gehabt. Ich bin gerade über 20, doch weil viel passiert ist, habe ich Erfahrungen wie Andreas mit 40. Das Leben ist ein Kampf, dadurch bin ich stark geworden. Dann weiß ich jeden zweiten Tag, es ist ein harter Morgen. Schmerzen kannte ich lange nicht und alles war mir so egal. Doch nach dieser langen Zeit traf es sogar mich nochmal. Ich bin gar nicht stolz, doch geweint hab ich so lange nicht. Und ich war überrascht, dass da eine Träne auf der Wange ist. Als ich das letzte Mal davor geweint hab, war so lange hin. Der Tag, an dem mein Bruder starb, alles machte keinen Sinn. Wenn man niemand an sich ranlässt, kann man nichts verlieren. Und wenn man auf alles scheißt, dann kann dir nichts passieren. Doch das Gute musst du suchen, das hatte ich, da fand ich sie. Wieder eine neue Frau, wieder eine Fantasie. Das ist nicht pervers gemeint, es kommt auf das Gefühl an. Denn lange Zeit war ich so kalt wie mein leerer Kühlschrank. Frauen kommen, Frauen gehen, warum gibt's diesmal nicht? Weil ich ihr geglaubt hab, doch die Wahrheit kam ans Licht. Du hast mich belogen, mich betrogen und mich hintergangen. Den Vibe wolltest du nicht sprechen, Baby, stell dich hinten an. Hat es was mit mir, mit meinem Bruder und mit noch einem Typ? Ich will gar nicht wissen, wen du alles noch belügst. MCW und Fuhr, einer ist jetzt außer Sicht. Denn wir haben uns ausgesprochen, Fakten kamen auf den Tisch. Du kannst mir gestohlen bleiben, bleib mir einfach aus der Sicht. Ja, ich hab dir echt geglaubt, bis heute stolz auf dich. Ja, ich hab dir echt vertraut, länger als ein halbes Jahr. Aber heute weiß ich, du bist auch so wie Viola. Doch so ist das Leben halt, man kann nicht nur gewinnen. Die meisten Menschen kämpfen und die anderen gehen springen. Ich habe ein Kämpferherz, nein, ich vergesse nicht, egal wie gut es läuft, das Schlechte findet dich.